Erster Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis, um zu zeigen, dass man immer beten und nicht aufgeben soll. Zweiter er sagte, in einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und sich nicht um Menschen kümmerte. Dritter in derselben Stadt gab es aber eine Witwe, die zu ihm kam und sagte, hilf mir, mein Recht gegen meinen Gegner zu bekommen. Vierter lange Zeit wollte der Richter ihr nicht helfen. Danach dachte er bei sich, auch wenn ich Gott nicht fürchte und mich nicht um Menschen kümmere, fünfter werde ich dieser Witwe trotzdem zu ihrem Recht verhelfen, weil sie mich stört, damit sie mich nicht am Ende noch angreift. Sechster der Herr sagte, hört ihr, was der ungerechte Richter sagt. Siebter sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern sie nur warten lassen? Achter ich sage euch, er wird ihnen schnell zu ihrem Recht verhelfen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, noch Glauben auf der Erde finden? Neunter Jesus erzählte auch ein Gleichnis für Menschen, die sich selbst für gerecht hielten und andere verachteten. 10. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten, der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Elfter der Pharisäer stand und betete für sich, ich danke dir, Gott, dass ich nicht wie andere Menschen bin, die Räuber, Betrüger oder Ehebrecher sind, und auch nicht wie dieser Zöllner. Zwölfter, ich faste zweimal pro Woche und gebe den zehnten Teil von allem, was ich verdiene. Dreizehnter der Zöllner stand jedoch weiter entfernt und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben. Stattdessen schlug er sich an die Brust und sagte, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Vierzehnter ich sage euch, dieser Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause, nicht der Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Fünfzehnter Mann brachte auch Kinder zu Jesus, damit er sie berührte. Als die Jünger das sahen, wiesen sie die Leute zurecht. Sechzehnter Jesus rief die Kinder aber zu sich und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht auf, denn das Reich Gottes gehört solchen wie ihnen. Siebzehnter ich versichere euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird niemals hineinkommen. Achtzehnter ein reicher Mann fragte Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Neunzehnter Jesus antwortete ihm, warum nennst du mich gut? Nur Gott allein ist gut. Zwanzigster, du kennst die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, keine falschen Aussagen machen und deinen Vater und deine Mutter ehren. 21. Der Mann sagte, das alles habe ich von meiner Jugend an befolgt. 22. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm, eines fehlt dir noch, verkaufe alles, was du besitzt, und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben, und danach folge mir. 23. Als der Mann das hörte, wurde er sehr traurig, denn er war sehr reich. 24. Als Jesus ihn sah, sagte er, wie schwer ist es für reiche Menschen, in das Reich Gottes zu kommen. 25. Es ist nämlich leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. 26. Die Zuhörer fragten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? 27. Jesus antwortete, was für Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. 28. Petrus sagte, wir haben alles verlassen, was wir besaßen, und sind dir gefolgt. 29. Jesus sagte zu ihnen, ich versichere euch, jeder, der Haus, Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder wegen des Reiches Gottes verlassen hat, 30. wird in dieser Zeit viel mehr zurückbekommen und in der zukünftigen Welt ewiges Leben erhalten. 31. Jesus nahm die 12 Jünger beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem, und alles, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben, wird sich erfüllen. 32. Er wird den Nichtjuden ausgeliefert und sie werden ihn verspotten, beschimpfen und anspucken. 33. Nachdem sie ihn ausgepeitscht haben, werden sie ihn töten, aber am dritten Tag wird er wieder auferstehen. 34. Die Jünger verstanden jedoch nichts davon. Die Bedeutung dieser Worte blieb ihnen verborgen, so dass sie nicht begreifen konnten, was Jesus sagte. 35. Als Jesus sich der Stadt Jericho näherte, saß ein blinder Mann am Weg und bettelte. 36. Als er hörte, wie viele Menschen vorbeizogen, fragte er, was los sei. 37. Mann sagte ihm, dass Jesus aus Nazareth vorbeikam. 38. Da rief er laut, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. 39. Die Leute, die vorausgingen, wiesen ihn zurecht und sagten, er solle schweigen. Aber er rief noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. 40. Jesus blieb stehen und befahl, den Blinden zu ihm zu bringen. Als der Mann näher kam, fragte Jesus ihn, 41. Was soll ich für dich tun, fragte Jesus. Der Blinde antwortete, Herr, ich möchte sehen können. 42. Jesus sagte zu ihm, werde sehend. Dein Glaube hat dich geheilt. 43. Sofort konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus und lobte Gott. Auch alle Menschen, die das sahen, lobten Gott.